gedacht hat. Ich habe Migräne. Migräne. Ich habe Migräne. Nein, habe ich Migräne. Ich habe Migräne. Ich hatte Migräne. Nina sah, Nina sah die letzte Woche von morgens bis abends durch Paris gerannt ist und dabei immer nur das eine gedacht hat. Ich habe Migräne. Ich habe Migräne. Ich habe Migräne. Nein, habe ich Migräne. Ich habe Migräne. Ja, danke. Und dabei immer nur das eine gedacht hat. Ich habe Migräne. Ich habe Migräne. Ich habe Migräne. Nein, habe ich Migräne. Ich habe Migräne. Ich hatte Migräne. Mega Zeiger, sie gestern eine ganze Flasche Kirschlikör ausgetrunken hat. Und dabei immer nur das eine gedacht hat. Ich habe Migräne. Ich habe Migräne. Ich habe Migräne. Nein, habe ich Migräne. Ich habe Migräne. Ich habe Migräne. Ich habe Migräne. Ich habe Migräne. Ich habe Migräne. Ich habe Migräne. Ich habe Migräne. Ich habe Migräne. Ich habe Migräne.